Tierökologie. Was ist Evolution? Evolution ist die Veränderung der genetischen Ausstattung einer Population von Organismen im Verlauf der Zeit. Wie funktioniert Evolution? Evolution ist Variation in vererbbaren Eigenschaften und Variation im Fortpflanzungserfolg. Eine neutrale Evolution ist eine Änderung ohne Anpassung, während eine adaptive Evolution eine Änderung mit Anpassung ist. Es gibt mehrere verschiedene Selektionstypen, sogenannte stabilisierende Selektion, bei denen eine genetische Variation verschwindet, eine gerichtete Selektion, bei der eine genetische Variation erhalten bleibt, und eine disruptive Selektion, bei der zwei extrem unterschiedliche Phänotypen erhalten bleiben. Dabei sind Prozesse in Populationen entscheidend, unter anderem der Einfluss von ökologischen Faktoren, also das Vorhandensein von Ressourcen zum Beispiel, oder die demografische Dynamik, also die genetische Diversität und das Populationswachstum. In der Populationsdynamik gibt es drei verschiedene Formeln, die relativ wichtig sind. Zum einen die Populationsgröße zum Zeitpunkt 1, wobei wir eine Individuenzahl N1 haben und die ist gleich der Individuenzahl zum Zeitpunkt 0 plus die Neugeborenen minus die Todesfälle plus die Immigranten minus die Emigranten. Also in Kurzschreibweise N1 ist gleich N0 plus B minus D plus I minus E. Die zweite wichtige Formel ist die Populationswachstumsrate. Dabei haben wir eine Wachstumsrate R und das ist einfach die Individuenzahl zum Zeitpunkt 1 minus die Individuenzahl zum Zeitpunkt 0 geteilt durch die Individuenzahl zum Zeitpunkt 0. Praktisch also die erste Ableitung der Funktion der Individuenzahl. Und dabei ist ein positiver Wert ein Populationswachstum und ein negativer Wert eine Populationsabnahme. Die dritte wichtige Formel der Populationsdynamik ist die Veränderung der Populationsgröße. Dabei haben wir eine Veränderung der Individuenzahl über Zeit, also dn durch dt, und die wird beschrieben durch die Wachstumsrate r mal die vorhandene Individuenzahl n mal in Klammern 1 minus n durch k, wobei n wieder die vorhandene Individuenzahl ist und k die Kapazität der Population. Und dieses 1 minus n durch k beschreibt die vorhandenen Ressourcen. Diese logistische Funktion der Populationsdynamik wurde eingeführt von Pierre-François Verhuell. Es gibt zwei verschiedene Selektionsfaktoren, die sogenannte K-Selektion, wobei der bestimmende Faktor Kapazität ist und die Konsequenz eine kleine Wachstumsrate ist. Und die R-Selektion, bei der der bestimmende Faktor die Wachstumsrate ist und die hat zur Voraussetzung eine hohe Kapazität. Bei Arten gibt es sogenannte interspezifische Interaktionen zwischen Arten und da gibt es verschiedene Auswirkungen. Es gibt auf die erste Art vorteilige und nachteilige und auf die zweite Art vorteilige und nachteilige Auswirkungen. Auswirkungen, die auf die erste Art und auf die zweite Art nachteilig sind, sind zum Beispiel Konkurrenz. Interaktionen, die auf die erste Art nachteilig und auf die zweite Art vorteilhaft sind, sind zum Beispiel Prädation oder Parasitismus. Und Auswirkungen, die auf die erste Art nachteilig sind und auf die zweite Art praktisch keine Auswirkungen haben, nennt man Amensalismus. Auswirkungen, die auf die erste Art vorteilhaft sind und auf die zweite nachteilig, ist wieder Prädation oder Parasitismus. Auswirkungen, die auf die erste Art vorteilig sind und auf die zweite auch, nennt man Mutualismus. Auswirkungen, die auf die erste Art vorteilhaft sind und auf die zweite praktisch keine haben, nennt man Kommensalismus. Es gibt auch Interaktionen innerhalb einer Art, also intraspezifische Interaktionen. Und da gibt es verschiedene Auswirkungen auf zwei Individuen, entweder nachteilig oder vorteilhaft. Eine Auswirkung, die auf beide Individuen nachteilig ist, nennt man Konkurrenz. Eine Interaktion, die auf eins der Individuen vorteilhaft ist, ist zum Beispiel Eltern-Nachkommen oder Weibchen-Männchen oder Arbeiterin-Königin. Und es kann potenziell parasitär sein. Die sogenannten Lotka-Volterra-Gleichungen beschreiben die Veränderung einer Räuber- und Beutepopulation über die Zeit. Dabei haben wir für die Räuber die Veränderung der Räuberzahl über die Zeit, also dx durch dt, und dabei gehen ein die Geburtenrate der Räuber, zx, die Anzahl der Räuber x, die Anzahl der Beute y, minus die Mortalität der Räuber ax, minus die Anzahl der Räuber. Also kommen wir auf die Formel dx durch dt ist zx mal x mal y minus ax mal x. Die Veränderung der Beutezahl über die Zeit dy durch dt hängt ab von der Geburtenrate der Beute zy, der Anzahl der Beute y, minus ay, was die Mortalität der Beute darstellt, y, was die Anzahl der Beute darstellt, und x, die die Anzahl der Räuber darstellt. Also dy durch dt ist gleich zy mal y minus ay mal y mal x. Die Lotka-Volterra-Regeln sind die folgenden. Erstens, die Individuenzahlenschwankungen sind periodisch und zeitlich versetzt. Zweitens, die durchschnittliche Populationsgröße ist konstant über lange Zeiträume. Drittens, starke Dezimierung von Räuber und Beute bedeutet, dass die Beutepopulation sich schneller erholt. Wolbachia nennt man die vertikale Weitergabe im Zytoplasma der Eizelle oder auch Männchenmord oder Feminisierung. Keine Ahnung, das steht da so. Es gibt sogenannte inklusive Fitness, was direkte Fitness und indirekte Fitness addiert sind. Die direkte Fitness sind die eigenen Nachkommen und die indirekte Fitness ist die Nachkommenzahl von Verwandten. Bedingungen für Altruismus werden durch die Hamilton-Regel dargestellt, die besagt, dass der Verwandtschaftsgrad R mal dem Nutzen, der auf die Nachkommen der Verwandten eingeht, größer sein muss als C. Das sind die Kosten, wenn man keine eigenen Nachkommen hat. Der Indikator für männliche Fitness ist Gesundheit, stark in Männchen-Männchen-Konkurrenz und die Bereitstellung von Ressourcen. Und das bildet die Ursache fürs Bateman'sche Prinzip. Männchen haben eine potenziell höhere Produktionsrate als Weibchen, da Spermien billiger zu produzieren sind als Eier. Hypothesen. H1 besagt die klar formulierte Erwartung eines Unterschieds, also Testen einer präzisen Arbeitshypothese. Und H0 besagt keinen Unterschied, keinen Effekt, also Testen der Wahrscheinlichkeit für eine Gegenhypothese. Observer Bias ist zum Beispiel Selbstbetrug, Gruppendruck, selektives Denken, subjektive Bewertung. Studien sollten deskriptiv sein, das heißt Schlussfolgerungen werden aus den Beobachtungen gezogen. Genauigkeit ist die Fähigkeit, den wahren Wert genau messen zu können. Präzision ist die Fähigkeit, den Messwert zuverlässig zu bestimmen, also Wiederholbarkeit. Observer Bias bedeutet Befangenheit des Beobachters. Pseudoreplikation bedeutet eine fehlerhafte Annahme der Unabhängigkeit von Daten oder Replikaten. Räumliche und zeitliche Randomisierung. Placebo-Kontrolle, gleiche Behandlung, ohne zu testender Faktor. Nullkontrolle, ohne Manipulation. Trade-off, Abwägung oder Kompromiss.